durch die Atmosphäre. Und wem ich da begegne, ja nur meinen Problemen. Egal wohin ich sehe oder mich drehe, Probleme dank denen ich weiß, dass ich lebe. Ah, viele wollen fliegen, aber können es nicht, weil sie nur reden und dein Mund keine Flügel besitzt. Ich guck herab, seh Ameisen in Häuser rennen, seh Ameisen, die verhaftet werden, weil sie Kräuter verbrennen. Ich bleib allein auf meiner Stufe, Stufe, egal wie sehr ich einen rufe, rufe. Und wenn ich denk, ich habe einen Absturz, wach ich auf und es ist Samstag 8 Uhr. Kein Kater, keine Nachricht, kein verpasster Anruf. Doch ich schwebe über euch drüber wie ein Heli über Landgut. Und so schaffe ich es jeden Tag aufs Neue, bis ich mich wirklich irgendwann auf den Tod freue. Ich schwebe allein auf einer anderen Ebene, genug von so Gerede. Denn ja, ich schwebe allein auf einer anderen Ebene, genug von so Gerede. Denn ja, ich schwebe über mein Handy-Display und es blendet. Es tut sich nichts, nur wenn die Ziffern auf der Uhr sich wenden. Bin gern allein, aber halt nicht einsam. Bin öfter einsam als allein, aber das ist halt nur Kleinkram. Weil ich bin am Schweben und sie nicht. Sie wollen nicht lang reden und das sieht man im Gesicht. Es weiß niemand, wer ich bin. Interessieren tut's mich nicht. Es gibt vieles, was ich hab und vieles, auf das ich verzicht. Minuten wie Sekunden, brauche meine Joints allein. Würde gerne teilen, aber dafür muss man mindestens zu zweit sein. Ah, chill in meinem Zimmer, schreibe neue Lieder. Wollt mit jemand aufnehmen, seitdem sah ich ihn nie wieder. Deshalb schwebe ich allein durch meinen Alltag. Bin so anders als die anderen und es liegt nicht an meinem Alter. NX dreht zu, bin bereit zum Starten. Seh gut, wie die anderen Leute immer auf mich starren. Denn ich schwebe allein auf einer anderen Ebene, genug von so Gerede. Denn ja, ich schwebe allein auf einer anderen Ebene, genug von so Gerede. Denn ja, ich schwebe.